Ja, schönen guten Abend zu den Netzgesprächen. Nummer, weiß ich jetzt nicht, dem Podcast, der zu, weiß nicht, irgendwas Nütze ist, hoffe ich. Schönen guten Abend, Tom, und schönen guten Abend, Mani. Hallo. Hallo. Ja, da sind wir wieder, diesmal zu dritt. Genau. Einer mehr, das klang, eine mehr sorry, das als klang schon zu motiviert. Ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollte wieder total angepisst klingen. Weil wir haben noch nie so viel geflattert bekommen wie letzte Woche. Meinst du, wir müssen jetzt einfach Hab ich keinen Bock, Alter. Unsere Dankbarkeit durch null Bock irgendwie zeigen. Ja, es scheint ja zu ziehen. Ja, dann hör mal auf, ne? Ja. Ja. Ja. Ja, nee, ich sag's jetzt einfach mal hier. Mani, wir hatten ja das letzte Mal, als du dabei warst, hast du mir Dexter empfohlen. Und ja. Ich bin dir dafür dankbar, weil ich hab's jetzt ich bin jetzt gerade irgendwie an der 5. Staffel und hab das so en bloc alles weggemacht, bin dazu nicht dazu gekommen, irgendwie andere Filme und sowas zu gucken. Hier nochmal auf dem offiziellen Weg der Dank. Sehr, sehr schönes Ding. Das ist auch eine sehr geile Serie, ja. Kann man nur empfehlen. Ich muss mal gucken, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas knistert oder rauscht hier noch so ein bisschen. Die zweite Staffel von Game of Thrones ist jetzt auch angelaufen. Die zweite Folge, grandios. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber dazu muss man auch erstmal die erste sehen. Staffel. Ja. Das stimmt. Die war schon toll. Ja, war fantastisch. Die erste Folge von der zweiten Staffel fand ich jetzt ein bisschen träge, aber die zweite Folge der zweiten Staffel, die war wieder famos. Hast du die Bücher gelesen? Mm-mm. Ich kann noch nicht lesen. Ach, okay. Ja. Dann wird's schwierig. Ja. Konzentrationsschwäche und so. Ach, 10 Seiten ist Schluss bei sowas. Kannst du ja das Hörbuch holen. Nee, ich gucke ja jetzt die Serie. Ja, aber es ist schon nochmal was anderes. Ach. Mhm. Was ist denn da noch anders? Also ich fand's schon ein bisschen schwer zu verstehen. Also ich dachte zumindest, es ist nicht so gut, oft nicht so gut erklärt in der Serie. Also im Buch ist schon nochmal, es geht ja auch im Buch noch viel mehr um diese ganze Politik, die da dahinter steht. Und das wird auch viel mehr erklärt als in der Serie. Also ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du musst in der Serie schon ziemlich viel Transferleistung bringen, irgendwie, um da mitzukommen. Ja. Ich finde es auch voll scheiße, dass die so wöchentlich läuft, weil man verliert so ein bisschen den Faden. Da kommt ja immer so viel drin vor in einer Serie, da hat man zur nächsten Woche fast schon wieder alles vergessen. Kannst ja warten, bis sie alle fertig sind, dann kannst du es auf einmal gucken. Ja, das hatte ich sogar vorgehabt, nur ich kann einfach nicht, weil ich es so cool finde. Ich will es unbedingt immer gleich gucken. Mhm. Sorry. Aber legal gibt es die hier ja noch nicht so. Ich meine ja die erste Staffel, die habe ich mir auf DVD gekauft. Ah ja, stimmt. Hm, genau. Jetzt habe ich, zweite Staffel gesagt. Sorry, dass ich hier so ein bisschen im Hintergrund bleibe, aber irgendwie bin ich heute mit dem Sound noch nicht so ganz zufrieden. Wir können es auch so ganz gut unterhalten, geh einfach. Ja, irgendwie habe ich mich bei zum leichten Echo-Effekt drauf und die Mani ist im Vergleich zum Tom relativ leise. Irgendwas ist hier heute relativ bullshittig. Ich weiß aber noch nicht genau, was hier. Also bei mir kommt alles gut an. Wie sieht der Chat das? Wie sieht der Chat das? Ist alles gut oder nicht? Oder macht der Witz mir hier gerade wieder alle verrückt? Wählen Sie jetzt. Wählen Sie jetzt. Da, da, da, da, da, da, da. Es ist alles gut, so weitermachen. Na gut, dann Christian, was trinkst du heute? Noch gar nichts, aber warte mal, nee, irgendwie geht das mit dem Sound noch nicht so ganz. Warte mal. Macht ihr mal weiter und ich regel hier im Hintergrund aber noch mal ein bisschen. Das ist doch alles gut, guck mal, die schreiben alles. Ton ist super, alles gut, fixe Hand. Na gut, dann. Alles super. Na gut, dann vertraue ich da einfach mal drauf. Wenn es hinterher irgendwie nicht gut sein sollte, dann passt schon. Ja, was trinkst du denn heute, Christian? Was trinke ich denn? Ich trinke heute einen Monster Energy Drink, den ich mir jetzt hier so geschwind kurz aufmache. Wach bleiben bis zum nächsten Podcast. Wach bleiben bis, genau, bis nächstes Ostern. Obwohl früher ging das ja mal, ne? So mehrere Nächte hintereinander, aber heute schaffe ich das nicht mehr. Ja. So eine Nacht geht noch. Der Tag danach geht mit viel Anstrengung noch, Aber nochmal eine Nacht, ich weiß nicht. Was war denn das Längste, was ihr irgendwie mal so gepackt habt am Stück? Durchmachen, also. Ja, so Schlaf, ohne Schlaf halt. Höchstens zwei Tage. Beim Spielen schaffe ich schon mal irgendwie eine ganze Nacht. Also wenn man mit so Computerspielen und so beschäftigt ist. Aber das ist auch schon eine Weile her irgendwie, das letzte Mal. Also ich weiß, dass ich mal, das Längste war, da sind wir nach Italien runtergefahren mit meiner ehemaligen Freundin und wollten da irgendwie Urlaub machen und sind bis hinter Genua irgendwie dann so Strand in die Richtung und sind dann da rumgeeiert und haben irgendwie versucht, ein Hotelzimmer zu finden, haben das aber nicht hingekriegt, weil es ja voll ausgebaucht war und das war so Gegend, wo die ganzen Franzosen hingekommen sind, weil es nah an der französischen Grenze war. Die haben hauptsächlich nur Italienisch und Französisch gesprochen. Zeltplatz haben wir dann auch nichts mehr gefunden und dann war ich so angepisst, dass ich dann gesagt habe, dann fahren wir halt wieder heim. Und ich weiß es gar nicht mehr, da sind wir morgens losgefahren, waren wir sind abends losgefahren, sind eine Nacht durchgefahren, waren morgens da, haben so einen Tag am Strand verbracht und auf Hotelsuche und sind dann spät nachmittags wieder zurückgefahren, waren dann so in der Nacht spät wieder da. Das war so das Längste, was ich irgendwie mal am Stück gemacht habe, was dann mit einer Autofahrt verbunden halt irgendwie nochmal krasser ist, so zweimal über die Alpen oder unter den Alpen durch. Bist du dann auch gefahren, oder? Ja, wir haben uns abgewechselt. Mit deinem Auto gepennt, oder? Ich habe einmal kurz auf dem Beifahrersitz gepennt und dann irgendwie am Strand mich mal weggeratzt. Hm. Boah, das war einmal die übelste Heimfahrt von einem Festival. Da waren wir auf dem Grasspop in Belgien gewesen. Ist das Holland oder Belgien? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Holland, aber wir sind irgendwie durch Belgien hingefahren. Egal. Und wir haben uns gedacht, wir sind voll schlau und fahren. Es ging bis Sonntagabends. Wir mussten am Montag wieder arbeiten. Und Sonntag 10 Uhr oder so war der letzte Headliner fertig. Und wir dachten, wir packen vorher alles ins Auto, gehen dann so 10 Minuten vor Ende der Show, rennen zum Auto und fahren direkt los und kommen gut raus. Die Idee hatten natürlich noch 45.000 andere. Und wir haben dann so 2,5 Stunden gebraucht, um von diesem elenden Parkplatz runterzukommen. Dann war es schon nach 12. Und sind dann noch vielleicht 500, 550 Kilometer losgefahren. Da ist eine Freundin damals gefahren, in so einem alten Dreier Golf. Und ich bin natürlich sofort eingepennt. Der Rest auch, der dabei war. Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe halt nur noch gemerkt, wie die so ganz verkrampft am Steuer saß, wirklich so mit 200 nachts über die Autobahn vollkommen übermüdet gefahren ist. Und das Auto hat gewackelt und alles war, ich habe gedacht, ich sterbe gleich, weil die irgendwo reindonnert. Habe gemeint, ey, stehen bleiben, ich fahr jetzt. Ja. Und dann ist er sofort eingeschlafen und es war echt die Hölle gewesen. Ich dachte, ich kack ab. Ja. Schon mein letztes Stündlein schlagen sie. Aber nachts ist doch auch nichts los auf der Autobahn. Da nee, kann man aber auch ruhig mal 200 fahren. Ja, aber wenn du echt müde bist und kaum noch reagieren kannst und irgendwie auch nur noch starrst, also ich habe mich da echt nicht mehr sicher gefühlt. Und die Kiste war echt alt. Ja. Also ich habe mich da echt nicht sicher gefühlt. Ich bin auch nicht so der Heizer, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich da voll übertrieben. Aber sobald es irgendwie in älteren Autos mehr als 140 wird, da kriege ich irgendwie ein bisschen einen Rappel. Ja. Bist du generell ein guter Beifahrer oder eher nicht so? Doch, ich bin ein guter Beifahrer. Okay, weil das kriege ich gar nicht gebacken. Also ja, da trete ich unterbewusst immer irgendwie mit auf die Bremse oder bin relativ angespannt. Wenn ich hinten sitze, ist alles kein Problem, aber ich weiß nicht. Ich bin eigentlich total nett und umgänglich. Nur wenn es halt krass wird, dann nicht. Ja, bei mir kommt es eher drauf an, wer da nebendran am Steuer sitzt. Also wenn ich das Gefühl habe, derjenige ist sicher in dem, was er tut, dann geht das. Aber sobald er so ein bisschen unsicher wirkt, dann kriege ich da auch so ein bisschen Probleme mit. Ich hatte das mal eine Zeit lang am Anfang, als mein Bruder seinen Führerschein gemacht hat. Er hat halt so unsicher gewirkt, aus irgendwelchen Gründen. Und das hat mich dann auch extrem verunsichert, wenn man so nebendran gesessen hat. Ja, man hat ja auch ein bisschen Angst um sein Leben. Ja. Beim Autofahren. Beim Mitfahren jetzt oder generell beim Fahren? Nee, beim Mitfahren, wenn einer irgendwie scheiße fährt. Ja, das ist halt so ein Kontrollverlust-Ding, ne? Ich glaube, das ist so das Gleiche, was dahinter steckt, weswegen einige irgendwie an Flugangst irgendwie leiden. Ja. Weil du dich halt ja, auch... Genau. Ja. Ja, wobei Flugangst ja noch mal ein bisschen schlimmer ist, weil du da in der Luft hängst, was eigentlich ja schon extrem unnormal ist, so für einen Menschen. Ja, du hast doch wirklich nicht eine Hand. Du weißt ja nicht, was der Pilot macht, was der Flieger macht. Der Pilot kann ja meist eh nichts mehr machen, wenn der Flieger irgendwie rumruckelt beim Auto, machst du Tür auf, springst noch raus, wenn es irgendwie nicht allzu schnell ist. Ja, sicher. Mach das mal beim Flugzeug. Ja, du bist beim Auto, hallo, bist du auch tot, egal ob du jetzt aus dem Auto oder vom Flugzeug rausspringst. Und der Pilot im Flugzeug macht ja heutzutage auch nicht mehr viel. Das macht ja alles der Autopilot. Ja, das stimmt. Aber aus dem Auto kann man doch rausspringen. Das kann man doch mal probieren, wenn man merkt, jetzt ist... Ja, bitte, das würde ich sehen. Mach das mal bei 50 oder so. Ja, aber ich meine, wenn du eine Mauer auf dich zukommen siehst oder irgendein Stauende, du denkst, fuck, das klappt nicht mehr. Ein Stauende, genau. Und dann kommen andere Autos hinter dir. Die befahren dich dann mal locker. Ja, du würdest also drin besser. Sitzen. Du würdest also drin, ja, sitzen sicher. Sein. Also, es, ja, natürlich. Wenn du wüsstest, das knallt jetzt tierisch, du hast keinen Airbag oder so, sitzen so im alten Auto. Du bist schon angeschnallt beim Fahren, oder? Quatsch. Ja, natürlich bin ich angeschnallt. Ja, und wie in so einer Sekunde, wie schnell willst du da bitte deinen Gurt aufkriegen und dann rausspringen zu können? Wie hieß dieser Button beim... Der Tom schaltet in den Bullet Mode und dann... Ja, du lachst. Ja, keine Ahnung, die Bremse versagt. Du hast noch 5 Sekunden zum Reagieren. Du weißt, es wird gleich tierisch knallen. Links ist ein Grünstreifen. Du könntest dich draufrollen. Ja, wir das wär's doch. Wir entwickeln einfach. Es gibt jetzt diese ganzen Automobilhersteller, die jetzt anfangen mit so crazy Head-Up-Displays in den Windschutzscheiben so irgendwie Informationen anzeigen, so Terminator-mäßig Geschwindigkeit und weiß nicht, ne? Wir schreiben da einfach Software dafür, die dir so, wenn sie merkt, dass es gleich kollidiert, irgendwie Evakuierungspläne vorschlägt. So, oh, hier, da kommt was von vorne und von hinten, mach am besten irgendwie Schiebedach auf und raus mit dir. Schleudersitz. Na, ich wäre eher dafür, dass der ADAC so in seine Fahrkurse mit einbaut, den Stuntman-Kurs, dass man das irgendwie direkt mitlernt. Ja, das wäre es natürlich. Beim Fahrsicherheitstraining gleich genau. Irgendwie so auf 2 Reifen. Genau. Ausrollen aus. Ja, hier, wenn du einen Führerschein haben willst für ein Auto, musst du mir erstmal einen Willi zeigen. Rückwärts einparken war gestern. Was fahrt ihr so für Autos? Wir haben gar so, keins mehr, leider. Wir haben so eine, ich und meine Frau, oder meine Frau und ich, wir haben so ein Skoda, was ist denn das? Fabia, Octavia, der kleinere von den beiden. Fabia, glaube ich. Ist das so eine Golfklasse? Ja, so ungefähr. Halt mit so 5-Türer, aber halt relativ kompakt und klein. Bist du zufrieden mit dem Skoda? Eigentlich schon. Aber? Nichts aber. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Man kommt irgendwie überall hin, macht keine großartigen Mucken. Wie alt ist der jetzt? Der ist, glaube ich, 8 oder 10 Jahre oder sowas. Ist ja immer so die günstige Volkswagen-Alternative. Ich meine, kommt von Volkswagen. Es ist immer so die günstige Alternative zu einem Golf, zu einem Passat oder sowas. Kann man sich echt mal bei Skoda umschauen. Ne? Das ich kenne mich halt nicht wirklich aus mit Autos. Weder mit irgendwie Technik noch mit Interieur oder weiß nicht was. Aber das sieht schon alles relativ hochwertig aus und ich kann mich so ganz düster erinnern, dass meine Eltern irgendwann mal so einen Volkswagen hatten, so auch Golfklasse. Und es ist schon alles relativ ähnlich. Also ich selbst hatte irgendwann mal einen Corsa, da sah das alles ein bisschen billiger aus, aber das war noch der alte Corsa und da geht schon. Aber ist halt irgendwie nur eine kleine Kiste, um Man kann halt durchaus so mit Familie in Urlaub fahren, aber dann ist das Ding halt auch bis unters Dach voll. Ja, gut, okay. Ich meine, dafür ist ja ein Kleinwagen, ne? Ja. Oder, ja, ist noch ein Kleinwagen. Oh, das haben wir ganz vergessen. Mani, was häkelst du? Ja. Bomben. Nee, wir fangen doch erstmal vorher an. Um hier Einstieg zu machen. Du hast vorher gesagt, ich brauche noch Wolle, ich will häkeln. Häkelst du jetzt hier? Ja. Häkelst du jetzt hier live während der Aufnahme? Oder für später dann? Mehr Konzentration, für später. Okay. Und häkeln ist so für den Laien immer irgendwie Knoten und danach hast du so einen Lappen oder so einen Ball oder so einen Schal. Oder? Ja. Das ist so, wie ich mir so einen Wollschal vor. Nee, das ist gestrickt. Wie sieht denn gehäkelt aus? Ich kenne nur Stricken und so eine Strickliesel. Da kommt so ein Kordel raus. Genau. Ja, häkeln ist was. Ja, es sieht halt ein bisschen anders aus, das Muster. Aber im Prinzip kannst du damit auch Schals machen. Mache ich aber nicht. Es geht ein bisschen schneller als Stricken, obwohl eigentlich nicht. Das sind so Widerhakennadeln, oder? Mhm, ja. Ja, du hast, naja. Macht man damit irgendwie so Lätze, also so was Flaches oder eher so was 3D-mäßiges? Oder was stelle ich mir da vor? Also, ich kenne von Twitter das Häkelschwein. Das ist wie so ein Marzipanschwein, nur irgendwie aus einem Faden gehäkelt. Ja, genau. Also das mache ich ja auch. Ich mache hier so ein Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder. Das habe ich irgendwo gesehen. Das sind so kleine blaue Bomben aus Zelda. Und das sind halt auch so, das kann man halt besser rund häkeln als stricken. Das geht nicht so einfach. Und wie groß sind die dann so? Ja, so handgroß, ganz normal. Also so, was heißt ganz normal, so keine Bälle, die passen so in die Hand eigentlich. Da gab es noch mal die Häkelschweine, die Leute massenhaft im Internet bestellt haben. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich meinte, es gibt so einen Twitter-Account Häkelschwein, wo irgendwie nur so Bilder von so Häkelschweinen in absurden Situationen gepostet werden. Ja, genau, richtig, stimmt. Ja, die werden wahrscheinlich so ähnlich gemacht. Kannst ja so einen eigenen Trend. So die Häkelbombe. Brauchst du noch einen Posten? Machst du jetzt einen genau. Twitter-Account? Bitte? Da machst du dir jetzt einen Twitter-Account und dann kannst du hier berühmt werden. Manis Häkelbomben. Ja. Vielleicht. Kann man da so in die Massenproduktion einstellen? Wie lange häkelt man so in so einer Bombe rum? Also ich habe jetzt ja erst angefangen und brauche da schon noch eine Weile für, weil das echt Konzentration ist. Ich muss da die ganze Zeit zählen und also heißt es dann immer so, keine Ahnung, alle zwei eine Masche aufnehmen und dann muss ich immer zählen, 1, 2, 3, dann wieder eine mehr und 1, 2, 3 und ja, aber das geht irgendwann besser. Also ich denke mal, das kann man in so, weiß nicht, 3 Stunden oder so kann man so ein Ding häkeln. Ja, das geht ja schon. Oh. Ich finde es immer cool, irgendwie so Zeug selber machen zu können, weil dann kannst du dir auch das crazy Merchandising-Zeug selbst häkeln, irgendwie so ein Super Mario-Pilz-Schlüsselanhänger oder irgendwie sowas. Ja, genau. Das ist halt geil, wenn du sowas drauf hast. Ja. Ich konnte das mal irgendwann mit 3D-Studio Max, aber da hat man halt noch nichts von gehabt. So jetzt heutzutage mit den 3D-Druckern würde das vielleicht wieder ein bisschen anders aussehen. Aber irgendwann habe ich mir so eine, weiß nicht, so eine komische Kanone und so eine komische Ameise mal zusammen 3D modelliert. Ja. Ja, während ich mit Knete oder sowas schon wieder überhaupt nicht umgehen kann. Meinst du, schaffst es eher Pixel in ein 3D-Modell zu bekommen als richtige? Ich bin sowas. Richtiges Material. Ja, ich bin sowas, was künstlerischen Kram angeht, total unbegabt. So malen geht gar nicht. So modellieren, töpfern, das geht alles in die Hose. Selbst werken, alles, was irgendwie mit größeren Schrauben als so Computerschrauben geschraubt wird, da hakt's aus. So der Hubschrauber, mit dem ich mich beschäftige, das ist gerade so das höchste der Gefühle. Aber das ist halt wieder was Technisches, das geht schon wieder. Ja. Also ich mache so Sachen eigentlich schon immer gerne. Das kann man halt auch, also so stricken und häkeln kann man auch gut nebenbei machen, wenn man so Serien guckt. Deswegen mache ich das ganz gerne. Und ansonsten habe ich halt schon viel auch gemalt und gebastelt. Das liegt mir irgendwie. Stimmt, du brauchst irgendwie nach der Zombie-Apokalypse brauchst du nur Knochen und Sehnen und dann hast du irgendwie Zeug, mit dem du dir Tauschmaterial erhäkeln kannst. Während wir dann hier mit 3D-Zeug blöd dastehen. Wo ist denn der Tom überhaupt? Guckt der schon wieder Fußball? Nee, heute ist kein Fußball. Glaube ich zumindest. Ich könnte mal nachgucken. Nee, lass mal. Kicker.de. Nee, aber Köln hat den Trainer entlassen heute. Ja, aber schon irre. Ja. Vier Tage vor Saisonende nochmal einen Trainer entlassen. Das ist schon geschehen. Gibt es hier irgendwie im Skype so die Mute-Funktion? Was? Dass ich einzelne Gesprächsteilnehmer irgendwie wegklicken kann. Ach so, nee, ich kann nicht nur auflegen. Schade, das geht nicht. Ich muss hier nochmal einen zweiten Rechner, ein zweites Skype und noch einen neuen Mixer irgendwie investieren. Dann kann ich deinen Regler runterziehen, wenn du mit Fußball anfängst. Kannst du mich nachher auch einfach rausschneiden oder überpiepen, wenn ich über Fußball rede? Dann müssen wir jetzt aber länger aufnehmen. Hm? Damit er was zum Rausschneiden hat. Ach so, soll ich noch was über Fußball erzählen? Nee, lass mal. Na gut. Was ich gelesen habe heute, fand ich sau komisch. Auf Craigslist, kennt ihr Craigslist, was ist denn das, so eine Art Pinnwand im Internet, die in Amerika voll riesig ist. Millionen von Leuten benutzen die, um irgendwie Wohnungen... Das ist so Kleinanzeigen, oder? Ja, genau. Du meinst dieses Pinterest? Nee, Craigslist. Das ist wirklich wie so ein schwarzes Brett. Ja. Da suchen Leute irgendwie Freunde, wenn sie neu in der Stadt sind oder Wohnungen oder verkaufen Sachen. Also es ist wirklich wie so ein schwarzes Brett. Und da hat jetzt eine Frau, sucht über Craigslist den Vater ihres Kindes, der sie beim Motorhead-Konzert geschwängert hat. Und sie hat dann, ich zitiere jetzt mal die Anzeige, weil die fand ich auch so saukomisch. Da steht, Me, Blue Hair, Silver Tube Top, Fischnetz, Knee High Black Biker Boots, You, Red Mohawk, also Irokesenschnitt, Black Pentagram, Gorgeous, also diese komischen, diese Piercings, die man sich in die Ohrläppchen tut, die dann Fleischtunnel. So leichte, Fleischtunnel, ja, von mir. Black Pentagram, Fleischtunnel, Viper und Viper Piercings. Und jetzt kommt's, I was. Ich habe jetzt erst schon mal das Bild im Auge, das ist göttlich. Jetzt kommt die Geschichte, was da passiert ist. I was grinding on you in the pit, then we went to the bathroom and got fucked up. You had a nice cock, so I let you raw dog it in the stall. You were really good and you had to gag me so I wouldn't make too much noise. Anyway, I'm pregnant. It's yours. Contact me if you want to be part of your child's life. So super. Und das Geld bekommen. Ja, ich sehe schon, das reißt euch jetzt voll mit. Na, ich hab gelacht zumindest. Ist es so? Ja, ich finde es ja eher traurig. Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, ob das so ein potenzielles Ding ist, wo man viel Scheiß mitnehmen kann, so wie in den Anfangszeiten zu eBay es ganz viele so komische crazy Auktionen gab. Ist das auch so ein Ding, wo du dir so Material rausholen kannst, über das halt einfach ablachen kannst, wie jetzt hier das Ding? Bestimmt. Oder ist da einfach die Quote zu niedrig? Ich glaub, also wie abgefahren ist Craigslist? Gar nicht so abgefahren. Also ich bin noch nie drauf, weil das ist eine extrem, also es ist eigentlich nur eine amerikanische Geschichte, aber ganz Amerika nutzt das seit Jahren. Das ist also eine ganz ernsthafte Seite, um so Anzeigen zu schalten. Warum das jetzt hier die Runde gemacht hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen alle Webseiten helfen, dass sie den Pfad finden. Craigslist.com. Also ich glaube, es ist eine ganz ernsthafte Geschichte. Und es ist auch ganz, es gibt es sogar schon in Deutschland, sehe ich gerade. Das ist auch eine ganz spärlich designte Seite. Also da ist nichts hier mit lustigen Bildchen und sowas. So puristisch. Ja. Ja, ich hab's ja irgendwie nicht so mit dem Kleinanzeigenmarkt. Ich bin weder irgendwie Sammler, noch kaufe ich Zweiter Weltkriegsuniformen oder irgendwelche Orden, Embleme oder sonst was. Ansonsten, auch auf Flohmärkten hier, zumindest hierzulande, gibt es leider irgendwie nicht viel interessanten Kram zu holen. Also ich glaube, du bist doch in Darmstadt, Mani, da gab es früher immer mal so einen Nachtflohmarkt irgendwie, ich weiß nicht, entweder ein ganzes Wochenende oder auch ja, ein, zwei Tage irgendwie lief. Gibt es das noch? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich auch noch nie was davon gehört. Also früher hat ein Kumpel von mir, der ist nach Darmstadt gezogen und der war auch immer so ein wilder Flohmarktgänger und bin ich halt auch gar nicht. Crazy Zeugbesorger. Nee. Ich gehe noch nicht mal auf den normalen Flohmarkt hier. Bist du ein Flohmarkt-Typ, Tom? Nee. Achso. Ach, eigentlich gehe ich da ganz gern drüber, aber dummerweise hast du die meisten Flohmärkte übervölkert mit irgendwelchen gewerblich orientierten, weiß ich nicht, Leuten, die halt mit ihren Bussen voll mit Klamotten ankommen und ja, da sind so schon Preisschilder, ne? Genau, also alles, wo schon so Preisschilder dran sind und du kaufst euch den letzten Rotz und dann stehen dazwischen immer mal wieder Leute, die wirklich ernsthaft Flohmarkt betreiben und das ist dann halt auch wirklich auch viel Scheiß dabei, irgendwie so Omas Kaffeeservice und sowas. Keine Ahnung, das ist ja was für Liebhaber dann vielleicht, aber ich finde Flohmärkte, also die meisten Flohmärkte sind echt scheiße. Da musst du schon auf sehr spezielle gehen. Antik-Flohmärkte sind immer mal ganz interessant, aber sonst, boah, nee, eigentlich nicht. Ich versuch's immer wieder, aber es kommt selten was bei raus. Und wenn, gucke ich nach Vinyls. Kennt ihr Vinyl? Ja, Reifen? So Platten, ne? So große schwarze CDs. Da habe ich eine an der Wand hängen. Als Deko. Was für eine? Irgend so eine White Label Elektromulke. Alright. Yeah. Das ist bestimmt voll viel wert. Es gibt Vinyls, die sind echt viel wert mittlerweile. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach alten Schallplatten von Tori Amos oder Element of Crime. Die kosten halt mal eben so, keine Ahnung, 150 Euro. Das ist eigentlich fast schon eine Wertanlage, sowas. Wie viele gibt's denn von diesen Dingern? Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, wenn die richtig selten sind, werden die ja noch teurer. Aber solche, die damals mal in großen Auflagen verkauft wurden und seit, weiß ich nicht, 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr, aber dennoch immer noch zeitlose, richtig gute Platten sind, die sind dann halt eben 150 Euro teuer. Und ja. Da gibt es dann Limited Editions, die sind ein bisschen teurer wieder. Und also da reicht es schon, dass sie gut waren, weiterhin gehört werden und einfach nicht mehr produziert werden. Ich hatte mal einen ganzen Stapel alter Platten im Keller und wollte die immer verkaufen, aber hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie viel wert sie sind oder ob sie überhaupt was wert sind. Ich glaube, ich habe sie dann irgendwann beim Umzug entsorgt. Nein! Aber die armen Platten. Ach ja, das ist so alt und man kann es doch auch nicht mehr hören irgendwie. Naja, egal. Was war's denn? Das weiß ich ja noch nicht mal mehr. Tori Amos, Element of Crime. Nee, ich weiß noch nicht mal. Also ich meine, da war auch eine von meinen Lieblingsliedern, als ich noch ganz klein war, mit dabei. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Natürlich nicht. Du willst es jetzt nur nicht sagen. Nein, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Wir sind ich hier unter nur, uns. Dass kannst ich mich im Kreis gedreht habe, wenn ich es abgespielt habe. Du hast dich im Kreis New Kids on the Block Platten. Was? Nein. Nein. Nein, das war noch früher. Noch früher? Nee, ich weiß nicht mehr. Es war irgendwas mit einem Löwen, glaube ich. Also auf Englisch halt, aber. Na, ich weiß es nicht mehr. Kinderlied oder? Nee. Du musst dich einfach mal beim Tom auf der Webseite anmelden und dann checkt er irgendwie deine Daten und dann schlägt er dir das vor. Das hatte ich ja letztens irgendwie erzählt. Was schlägt er mir dann vor? Irgendwie Sachen, die du toll findest. Da müsst ihr mal redet da mal. The Lion Sleeps Tonight fällt mir da ein. Irgendwas mit einem Löwen. Ja, das hatte ich auch gerade überlegt, aber das weiß ich nicht mehr, ob es das wirklich war. Und wenn, dann war es eine ganz alte Version. Also nicht irgendeine, die dann später irgendwann mal im Radio kam oder so. Das hat so mit Ahumbaba angefangen, ne? Ja, das ich bin mir aber nicht sicher, ob es das war. Ahumbaba, Ahumbaba, Ahumbaba. In the jungle, the mighty jungle. Ich weiß es nicht mehr, aber. In the jungle. Ich weiß noch, wie das Cover ausgesehen hat von der Platte. Würde dir das helfen? Oh, du bist jetzt irgendwie ganz leise, ich höre dich kaum noch. Ich meinte jetzt nur. Ist die Häkelbombe runtergefallen? Ja. Boom. Ich meinte nur, dass ich noch weiß, wie das Cover ausgesehen hat von der Platte. Ob dir das dann hilft? Nee, ich glaube nicht. Tja, da müssen wir einfach was anderes. Dann mache ich jetzt den Schnitt hier zu einem der drei Themen, die ich auf der Themenliste habe. Und zwar die erste Facebook-Abmahnung ist gekommen, weil irgendeiner auf irgendeinem Profil von irgendjemand anderem ein Bild gepostet hat, welches urheberrechtlich geschützt war. Ah ja. Und dann ist irgendwie ein Rechtsanwalt hingegangen, die haben mit, ich glaube, Spiegel Online oder so, mit dem geschwätzt. Und die haben dann gemeint, die durchschnittliche Facebook-Pinnwand von einem 16-Jährigen hat einen Abmahnwert von ca. 10.000 Euro. Ja, und los. Ja. Ja, und was ist, wenn man solche Bilder weitershared? Dann gilt das auch, oder was? Das ist eine gute Frage. Ja, du könntest den Freunden in Facebook, die du eigentlich gar nicht leiden kannst, die du halt nur akzeptiert hast, weil sie dich gefragt haben, ob du ihr Freund sein willst, ja, den kannst du sowas auf die Pinnwand posten dann. Dem sharest du hier die Bilder, die du gerade im Chat gesehen hast, irgendwie. Da nein, verlierst ich da gleich alle. Der Links geklickt. Ja, ich auch nicht. Also auf den ersten, danach habe ich es gelassen. Da verlierst du mal komplett mit einem Post dein komplettes Online-Umfeld. Irgendwas ist hier gerade runtergefallen. Ich bin mal kurz weg. Ja, aber ist das auch, wenn man die Sachen shared oder? Also, ja, gut, muss ja dann eigentlich. Ich guck mal, was hier. Ist dann derjenige verantwortlich, der es gepostet hat im Original oder der, der es. Berichtet eine Anwaltskanzlei von einer ersten Abmahnung für ein Bild an der Pinnwand, das von einer fremden Person dorthin gepinnt worden ist. Und wer muss dafür jetzt haften? Derjenige, der es dahin gepostet hat? Nee, derjenige, dem es hingepostet wurde. Der Pinnwandbesitzer sozusagen. Nein. Ja doch, das heißt, ich kann dir jetzt hier was drauf posten und dann kommt die Polizei zu dir. Beziehungsweise der Anwalt. Was sagen denn die Facebook-AGBs dazu? Ich meine, du kannst doch nichts dafür, dass da einer irgendwas auf deine Pinnwand postet. Jetzt aber, ja, aber echt? Das will man. Also, ich meine, wenn du Sachen selber hochlädst, was ja Facebook irgendwie trackt, das urheberrechtlich geschützt ist und dir gar nicht gehört, darauf weisen sie, glaube ich, hin beim Hochladen, respektive wenn du dich anmeldest. Aber was, wenn andere Leute die auf die Pinnwand posten? Also ich weiß nicht, ob die AGBs da überhaupt was zu sagen, aber da würde ich zuerst mal nachschauen. Ich mache mal ein bisschen Hintergrundrecherche. Dadurch, dass wir heute zu dritt sind, geht das ja. Und dann kann ich ja vielleicht ein bisschen Wissen aufbauen. Also ich fände so rein von der Logik her das auch echt blöd, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das Facebook nicht mehr benutzen, ja, und dann postet irgendjemand da Bilder hin und ich würde es gar nicht mitkriegen. Und wer dann dafür verantwortlich, fände ich das auch irgendwie ganz schön doof so. Vor allem, weil ich kann es ja auch nicht verhindern, wenn mir da jemand so Bilder hinpostet. Nö, du müsstest es grundsätzlich blocken. Obwohl, man kann es ausschalten, oder? Man kann es, glaube ich, komplett ausschalten. Ja, aber dann hast du irgendwie machst du den Sinn von diesem Facebook irgendwie auch kaputt. Ne? Ja. Ja, gut, den Sinn. Ah, ich sehe gerade, es gab zwei oder drei Posts danach, gab es nochmal so einen Klarstellungspost von wegen, ja hier kannst gelassen bleiben, Pinnwand gehört standardmäßig dazu, hast praktisch keinen Einfluss. Habe ich nur Halbwissen gestreut, schade. Ja. Und die Seiten, die das reportet haben, also die Nachricht rausgebracht haben, die hatten da keine Meinung zu? So Heise oder sowas? Ich habe es nur auf dem Lawblog irgendwie gesehen. Und, was für ein Blog? Lawblog, das ist von unserem Rechtsanwalt. Von so einem coolen Rechtsanwalt übrigens. Du liest einen Lawblog? Ja, ich lese einen Lawblog. Das ist von einem Udo Vetter heißt der. Das ist ein Strafverteidiger. Ich weiß nicht genau, wo der sitzt. Und der schreibt halt einen Blog, wo irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Artikel am Tag rauskommen, wo er halt entweder von Fällen halt erzählt, die er entweder hatte oder an denen er beteiligt war oder sonst was, halt so anonymisiert oder pseudonymisiert, dass du halt keine Rückschlüsse machen kannst oder was er halt erzählen kann und was nicht. Und der ist im IT-Umfeld irgendwie relativ bekannt und gefragt. Der hat auch Vorträge gehalten auf den Chaos-Communication-Dingern. Da gibt es einen sehr geilen Vortrag von ihm. Wie heißt er denn? Sie haben das Recht zu schweigen. Da geht es darum, dass wenn aufgrund von irgendwie Internetkriminalität oder sonst was eine Hausdurchsuchung bei dir stattfinden würde, wie du dich korrekt verhältst gesetzlich, was du darfst, was du nicht darfst. Und das Ding was ist sowas von... Was darf ich denn nicht? Oder was du machen darfst und was du halt lieber nicht machen solltest. So Zeugen holen solltest du dir, was du nicht machen darfst, ist irgendwie, weiß nicht, die nicht reinlassen, weil sie dir dann die Tür eintreten, zum Beispiel, wenn sie halt einen Beschluss haben oder was weiß ich. Da geht er halt auf diese ganzen Sachen drauf ein und das Ding ist total unterhaltsam und für den einen oder anderen vielleicht wissenswert. So meine Internet-Terrorzeit ist ja jetzt verjährt. Ich bin jetzt inzwischen ein netter Mensch, mache hier Podcasts und so. Aber so der ein oder andere Internet-Terrorist, der hier bestimmt zuhört, so wie ich den Chat verfolge, der ist da bestimmt gut aufgehoben. Ja. Anon, Bot. Aber wir haben ja vorhin auch über Bomben gesprochen. Das heißt, du bist jetzt wahrscheinlich wieder auf der... Ja, aber das waren doch nur die Anführungsstriche, bitte hier denken, Häkelbomben. Mhm. Das ist doch Tarnsprech. Ja. Was für ein Sprech? Tarnsprech. Tarnsprech? Tarnsprech. Ja, gut, dann ist es mit meiner Facebook-Meldung auch nicht weit her. Was habe ich denn noch? Ja, wo wir gerade bei Gesetzgeschichten waren und Richtersprüchen, ist ja auch dieses Inzesturteil bestätigt worden heute, ne? Habt ihr das mitgekriegt? Das habe ich nur... Nur nebenbei. Ich habe auch nur irgendwie eine Überschrift gelesen, aber... Ja. Es wurde irgendwie 2008, hat irgendein Gericht in Deutschland, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, die Vorgeschichte kenne ich auch nicht komplett, gesagt, Inzest ist in Deutschland weiterhin strafbar, weil irgendwie Bruder und Schwester Kinder gemacht haben und die waren zum Großteil wohl behindert und jetzt hat ein EU-Gericht das scheinbar bestätigt und sagt, ja, es ist weiterhin verboten, ohne es wirklich zu begründen. Also es war eigentlich mehr so eine Abhandlung über das Urteil von damals, denn jetzt wirklich so ein Richterspruch. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt, wie kann man denn Inzest eigentlich verbieten? Das ist doch eigentlich gegen die Menschenrechte. Also ich kann mir da kein Argument vorstellen, das sagt, Bruder und Schwester dürfen nicht zusammen Geschlechtsverkehr haben und auch keine Kinder zusammen haben. Natürlich geht es so gegen die allgemeine Moralvorstellung, aber das kann ja wohl kein Grund sein, um es zu verbieten. Doch. Warum? Also, ja, weil ich schon finde, dass also gerade Sachen, die wirklich gegen alles sprechen, was man irgendwie sich lieber nicht vorstellen oder ja, überhaupt vorstellen möchte, dann könnte man das auch verbieten, weil... Aber wem schadet es denn? Wenn jetzt Bruder und Schwester Sex haben, ist man, es schadet ja niemandem. Warum willst du es verbieten? Moment, du kannst denen doch nicht verbieten. Ja, das kannst du nicht so kurz sehen. Also so rein theoretisch wird ja ein Gesetz von einem Volk erlassen oder von Vertretern des Volkes. Und vom Prinzip ist es so, dass wenn es okay ist und toleriert wird und so, ist es ja immerhin so, dass irgendwie genetisch schon irgendwie nicht das Beste ist und schon so die Anfälligkeit für Krankheiten halt höher ist oder Erbkrankheiten halt existieren, die sonst nicht da sind. Und in der langen Betrachtung schadest du halt damit dem Volk. Und daher erlässt das Volk im Gesetz, um sich auf lange Sicht dagegen zu schützen, dass das ganze Volk so wird wie so ein 50 Einwohnerdorf in irgendeinem abgeschiedenen Tal. Ich kann es nachvollziehen und ich sage ja auch nicht, dass ich das jetzt, dass ich es gut heiße. Ja? Aber trotzdem sehe ich da echt Schwierigkeiten, das zu verargumentieren. Wenn du sagst Erbschäden, ich meine, im Endeffekt ist es dann eine Risikogruppe. Und du kannst doch auch nicht irgendwie Frauen ab 40 verbieten, Kinder zu bekommen, weil auch da ist das Risiko da, dass die Kinder behindert werden. Den kannst du auch nicht verbieten, dass sie sich fortpflanzen. Ja, sehe ich ein, aber da kenne ich persönlich die Verhältnisse nicht. Also oder anderen Risikogruppen, die mir jetzt auch spontan nicht einfallen. Also du kannst doch nicht einfach Also, es schadet ja niemandem. Ja, stimmt. Weil, ja, naja. Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich finde schon, dass das schadet. Und zwar dem Kind, was dabei rauskommt. Und das möchte man halt vorher vermeiden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dabei wirklich Schädigungen bei rauskommen, ist halt sehr hoch, viel höher als bei einer Frau, die über 40 ist oder selbst ja, bei jemandem, selbst bei einem behinderten Menschen, der sich weiter fortpflanzen will, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dieselbe Krankheit da hätten. Ja, aber wo ziehst du denn dann die Grenze? Du sagst, du kannst einem Behinderten nicht sagen. Naja, das ist einfach in dem Fall ja wirklich was Moralisches. Ja, dass du, ich glaube, wenn du einen Behinderten nimmst und sagst, du darfst dich nicht vermehren oder sonst was, dann beschneidest du ihn in seinen Rechten. Wenn du aber so beschneidest du, ja, du beschneidest eigentlich nur die Rechte, wenn der Behinderte kann nicht sagen, ich bin jetzt einfach nicht behindert und übertrete dieses Gesetz oder was weiß ich, diese Richtlinie oder sonst was nicht. Währenddessen sich der Bruder und die Schwester sagen können, gut, dann lassen wir das. Die Wahl hat der Behinderte nicht. Von daher würde ich da vielleicht Warum hat der Behinderte? Also es kommt ja auf den Behinderungsgrad an. Also jetzt muss ich ein bisschen auf meine Erfahrung von meinem Zivi, wo ich ein Jahr lang in der Schule für behinderte Kinder irgendwie gearbeitet habe. Die wissen schon sehr genau, was sie tun. Die meisten, die sind zwar alle, also viele körperlich und geistig auch behindert, aber sie wissen, was sie tun. Es gab auch Fälle bei irgendwelchen Ausflügen, die sie gerade haben, wo die an sich rumgefummelt haben und da irgendwie gegenseitig da irgendwie Dinge probiert haben. Die wussten schon sehr genau, was sie tun, und denen kannst du aber doch nicht verbieten, das zu tun, nur weil sie behindert sind. Und wo ist da die Grenze? Genau, denen will ich das auch nicht verbieten, weil die können nicht sagen, hier... Doch, entweder, können sie. Sie wussten, nein, die können ja nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr behindert und mach es deswegen. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich überlege gerade, wie ich den Vergleich herstellen kann. Der Bruder und die Schwester, die können sich aktiv entscheiden und sagen, ja hier, dann machen wir nicht miteinander rum und dann passt es, dann überschreiten wir die Grenze nicht. Ja, das kann ein Behinderter auch. Du kannst ihm auch sagen, du bist behindert, wenn du jetzt irgendwie hier weiter rummachst, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwie auch behinderte Kinder. Und dann wird er sagen, ja, ich will es, aber dann wird er sagen, aber ich liebe sie und ich möchte trotzdem. Also die behinderten Kinder, die das damals, also Jugendlichen, die hätten das, die wussten damals, was sie tun. Und natürlich können sie ihre Behinderung nicht abschaffen. Aber sie hätten auch sagen können, ich mach das jetzt nicht. So behindert waren sie nicht. Also, ja, das ist, du kriegst da, glaube ich, also rein rechtlich kriegst du da überhaupt keine Differenzierung rein. Es sei denn, du beschließt einfach, Bruder und Schwester dürfen sich nicht zusammen fortpflanzen. Aber ja, wo ist die Rechte? Ja, das ist ja auch der Beschluss. Genau, aber wo, aber auf welcher Basis beschließt du das bei Bruder und Schwester und nicht bei Behinderten und nicht bei... Auf der Basis, dass sie miteinander verwandt sind. Ja, das hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob sie krank sind oder nicht. Aber du kannst doch Leuten keinen Geschlechtsverkehr verbieten, weil sie verwandt sind. Warum? Das geht doch nicht. Weißt du, was in Amerika los ist? Ach, Amerika. Ja gut, da erschießen sie auch noch Leute. Ergiften, totgiften, also Todesstrafe. Das ist ja kein Maßstab. Du kannst ja auch Sex mit Tieren verbieten. Also ich finde schon, dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn man sowas verbietet. Also in dem Fall von Bruder und Schwester, weil es halt einfach so moralisch so verwerflich ist, dass es ja einfach da gar keine Diskussion drüber gibt, zu sagen, bist du auch dürfen gegen wir das jetzt? Dürfen wir bist das du jetzt gegen die Homo-Ehe? Nö, überhaupt nicht. Was ist da jetzt, also was ist da anders, wenn Männer es miteinander treiben? Ja, weil das erstens, also ich finde einfach, also bei Geschwistern ist einfach das Problem wirklich, dass da zu die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Kind mit einer Krankheit rauskommt oder mit einer Behinderung einfach zu groß ist. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Risikogruppen. Da gibt es noch andere, denen kannst du es auch nicht verbieten. Ja, ich sehe es halt irgendwie so, dass die Risikogruppe, die wir jetzt als Vergleich nehmen, wie jetzt der Behinderte oder der AIDS-Kranke oder der was weiß ich, keine Ahnung, Erbkrankheit XY-Inhaber, dass dass der halt schon betroffen ist. Und der Bruder an sich noch nicht mit irgendwas betroffen ist, außer dass er halt Bruder ist. Und deswegen kannst du es ihm da verbieten. Also ich kann das schwierig beschreiben. Es ist so ein, ja, also dem Behinderten würdest du was aberkennen, wenn du sagst, hier, du darfst es nicht. Weil der ist halt so, wie er ist und der kann das Ganze nicht ändern. Der kann seine Situation halt nicht verändern und der kann halt sich einen anderen Partner suchen und damit wäre die Situation auch noch nicht verändert, weil er wäre dann immer noch der Behinderte. Der Bruder kann sich einen anderen Partner suchen, wäre dann halt nicht mehr der Bruder und dann wäre es okay. Ja, das ist weil du verbietest halt nicht der Person den die Fortpflanzung oder der Personengruppe, sondern du sagst halt, diese Konstellation ist nicht okay. Genauso wie wahrscheinlich es nicht okay sein sollte, wenn du jetzt irgendwie deine eigene Mutter nimmst. Ja, ich verstehe das, aber du, also auch das würde ich jetzt sagen, warum darf ich jetzt, also ich meine, gut, das ist jetzt wieder Verwandtschaftsliebe dann, ja, aber, also, was wollte ich jetzt sagen? Also, du kannst definieren, ihr dürft nicht, aber auf welcher Grundlage? Du brauchst ja eine rechtliche Grundlage. Und du würdest denen ja die Menschenrechte entziehen, wenn du sagst, ihr dürft euch, also ihr dürft nicht Geschlechtsverkehr miteinander haben. Ja, die Grundlage ist hier Verwandtschaft ersten Grades, bumm, fertig, aus. Ja, aber auf welcher Basis? Auf der Basis der Volksschädigung auf lange Sicht, der aktiven, des das aktiven, ist schon eine krasse Formulierung. Des aktiven Staats, also des Beginns. Du setzt es damit in Kraft, weil du und deine Schwester, ihr seid beide noch normal. Euer Kind, was rauskommt, wäre dann, muss ich sag jetzt einfach mal, ich ja könnte nicht. Jetzt einfach behindert sein. Ja, und, könnte. Also dann, ich meine, es kann auch normal sein. Ja, es kann auch normal sein, dann ist es auch okay. Aber das ist halt einfach so eine Risikobetrachtung. Es kann ja auch okay sein, mit dem Auto bei Rot über die Ampel zu fahren, wenn es angemessen ist. Ist ein Scheißvergleich, ne? Oh. Ja, wenn wir das jetzt hier im Podcast auflösen würden, dann würde ich ja echt mal noch irgendwie nach Brüssel fahren und fragen, was die da eigentlich so, wofür die Geld kriegen. Aber wir kriegen das ja nicht gelöst. Aber ich finde, das ist echt schwierig. Also, wir können bei den online mit debattieren. Wir rufen hier irgendwie per Skype einfach abends aus dem Cast direkt bei denen im EU-Parlament an. Ja, du willst ja nie anrufen. Das wollte ich ja letztes Mal schon. Ja, da, ich habe ja kein Guthaben. Tja. Also ich habe da irgendwie meinen Standpunkt, auch wenn ich nicht klar definieren kann. Ja, ich bin da, ich verstehe das auch. Und ganz ehrlich, ich bin da auch kein Fürsprecher, aber rein rational betrachtet sehe ich keine Grundlage, also keine wirklich fixe, greifbare Grundlage, das zu verbieten. Ich glaube, wenn es so wäre, hätte das Gericht das jetzt auch wirklich nochmal bestätigt, aber die haben ja mehr oder weniger diese Abhandlung drüber gesprochen. Aber ja, wie du, ich sag mal, ob du Gesetze erlassen kannst auf Basis von moralischen Vorstellungen. Ich meine, wenn du. Also, du darfst auch niemanden. Warum lachst du da jetzt? Der Chat meint gerade, wie wäre es mit dem Thema Kurzsichtigkeit ist ein dominantes Gen. Alle, die eine Brille tragen, dürfen sich nicht fortpflanzen. Das ist jetzt auch ein krasser Vergleich, ja. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja genau dasselbe Thema. Risikogruppe, dein Kind kann nicht richtig sehen und schädigst damit auch dem Genpool. Wenn du 20 Dioptrien hast und deine Frau hat 10 und euer Kind kriegt 15, ja. Also du erzeugst ein schlechtes. Also das ist ganz schwer, da irgendwie zu sagen, ihr dürft das jetzt nicht auf Grundlage von, es besteht die Möglichkeit, dass dein Kind irgendwie kaputte Gene kriegt. Also dann bist du bei ganz vielen anderen Vergleichen und das, ich sehe da echt ein großes Problem, das zu verbieten. Ich kann es mir halt irgendwie nur so ein bisschen erklären, dass es halt irgendwie, ja, so wie ich das zu Anfang gesagt habe, dass da irgendwie so die Entscheidungsträger gesagt haben, ja, das ist irgendwie für das Volk nicht gut, weil Gesetze halt irgendwie noch fürs Volk gedacht sind. Ob das noch angemessen ist, weiß ich auch nicht. Ja, eure Gene, ihr macht den Genpool kaputt, also das ist schon... Ja, früher haben die das halt gesagt, so hier der Türke, der einwandert, macht den Genpool kaputt. Also, ja, den Vergleich will ich jetzt nicht ziehen. Ich auch nicht, auf keinen Fall. Lame, ja. Aber also dieses Argument so, ey, du könntest jetzt unsere Gene schädigen und den Gemeinschaft, das finde ich, das ist doch nicht greifbar. Auf so einer Basis kannst du doch kein Gesetz erlassen. Ich meine, das ist doch Willkür. Auf könnte womöglich passieren, Gesetze erlassen. Also, finde ich schwierig. Deswegen sind wir auch pro Gentechnik und pro Babykonfiguratoren, wo du dir dein Kind im Internet zusammenklicken kannst. Hier Ohr bisschen größer, Kopf bisschen kleiner. Genau, weil man festgestellt hat, du selber hast eine Chance von 1%, dass dein Kind behindert wird. Besser mal ranzüchten. Oh, krasses Thema. Das hat jetzt auch so runtergezogen. Asus bringt ein Padphone raus. Ja, hier, bald kannst du Hangouts on Air machen. Hm? Padphone. Asus hat doch schon mal ein Padphone rausgebracht, oder? Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt das erste, dieses Pad im Tablet. Nee, Phone im Tablet. Nee, es gab's schon mal. Das ist voll behindert. Was? Was? Nee. Ich muss mich erst mal kurz wieder fangen. Warte mal. Ich habe hier noch das Auge auf dem Chat nebenbei gehabt. Das war ein Fehler. Manni, bist du noch da? Ja. Ja. Oh, du sagst auch nichts mehr nach dem Thema, ne? Sind wir durch? Ich weiß nicht. Was würdet ihr tun, wenn ihr durchs Eis wandert und ein 40.000 Jahre altes Mammutbaby finden würdet? Das liegt da einfach so rum. Ja, du bist im Eis unterwegs, du, keine Ahnung, willst irgendwas, also dann findest du auf einmal aus irgendwelchen Zufällen ein 40.000 Jahre altes Mammutbaby, gut erhalten, halt natürlich tot. Es trötet nicht mehr, aber... Die erste intuitive Entscheidung wäre mitnehmen, aber dann taut es dir auf, das ist scheiße. Dann hast du überall diese Haare siffen dir runter und ich glaube, das ist die Pest. Schöner Gedanke, weiter. Andererseits weiß ich auch nicht, was dafür... Hm? Ich wäre da erst gar nicht. Und wenn du da wärst? Wenn es so kalt ist, dass da Mammuts gefrieren, dann würde mich da kein Mammut hinkriegen. Ja, hier, auch kein ausgewachsenes. Day after tomorrow, zack, wachst du morgen auf, es ist kalt hier. Pech gehabt. Ja, dann sind da auch keine Mammuts eingefroren. Vielleicht kommen die wieder hoch. Dann sind da höchstens Menschen eingefroren. Er hat ja auch nur Stellt gesagt, euch einfach offen, mal vor. Ja, genau. Ja, du hast ja auch nur gesagt, scheinbar ein Mammut, oder? Nein, verdammt. Ich meinte ein 40.000 Jahre altes Mammut. Nein, stellt euch ein einfach Mammut vor. Ein Mammutbaby oder ein richtiges? Nein, ein Mammutbaby. So eins, was du theoretisch auch noch hochheben kannst. In der Größe eines 28-Zoll-Monitors. So klein waren die? Ein Baby. Wie ist denn der Stand dieser Jurassic Park-Forschung? Somit, wir basteln uns ein neues Mammut aus den Genen, aus den nicht behinderten Mammutgenen. Ja, du hast... ist es moralisch vertretbar? Sieht es normal aus? Wenn es so groß ist wie so ein, was hast du gesagt, Zollfernseher, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr so richtig normal. Der Sendungstitel heute ist dann größer. Mammut sind behinderte Elefanten. Genau. Es hat einen abgeknickten Rüssel, es ist kaputt. Ja, also wie gesagt. Irgend so ein finnischer Eisfischer oder so, der ist irgendwie da oben rumgelaufen und hat irgendwo ein 40.000 Jahre altes Mammutbaby im Eis gefunden. Das erste, was der gemacht hat, er hat es an irgendeinen schwindlichen Russen verkauft. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich dachte mir, das Erste, was du machst, ist, du rufst doch irgendwo so ein Museum oder so ein Forschungsinstitut an und sagst, ey Leute, ich habe hier was Cooles für euch. Der hat es an so einen russischen Händler verkauft und jetzt ist das Ding irgendwo aufgetaucht. Jetzt haben sie es halt doch in die Forschungsfittiche bekommen. Aber das fand ich irgendwie krass, dass der Typ das an so ein so einen schwindlichen Händler verkauft hat. Ja, aber da hat er wenigstens sein Geld für gekriegt. Zuallererst. Wenn er das direkt stimmt. ans Museum gibt, kriegt er da, glaube ich, nichts für. Deswegen zuallererst, bevor ich das irgendwie weggebe oder irgendwohin transportiere, würde ich ein Foto von dem Mammut machen, so frontal, und würde meine kompletten Profilbilder im Internet vermammuten. Vermammuten. Und das Vermammutungs... Verbot. Ich glaube, mein erster Gedanke wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Russe gewesen. Ja, aber bei wem wirst du sonst einen Mammut los? Ja, also erstmal gehört es mir ja nicht. Ja, ich habe es vielleicht gefunden. Du hast es gefunden? Ja, dann würde ich es im Fundbüro abgeben. Oder auf Craigslist posten. Genau. Wer hat seinen Mammut hier verloren? Suche Kontinent Gondwana Grundstück. Also ich meine, da gab es ja wirklich Leute, das ist das, was du gerade meintest, irgendwie die versuchen ja so alte Sachen dann irgendwie zu klonen. Da gab es ja irgend so einen Chinesen oder so, der wollte alt so Mammuts klonen. Haben sie auch verboten, glaube ich. Und das war bei Jurassic Park. Das finde ich total abgefahren, so ein Jurassic Park. Ist ja eigentlich gar nicht mal weit hergeholt, die Idee mittlerweile. Naja, ich glaube, das funktioniert halt einfach noch nicht so richtig mit dem Klonen aus menschlichen, fertigen Zellen. Also aus fertigen Zellen. Aber wenn man reparieren kann, dann könnte man vielleicht diese Bruder-Schwester-Geschichte legalisieren. Hä? So als Ausgleich. Nein, mit Genen, bla. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, bleiben wir bei Mammut. Kinder dürfen sie nicht kriegen, aber hier haben sie einen Mammut. Ja, genau. Oh, wie süß, cool. Jetzt kann ich in meinem Cabrio durch die Gegend fahren. Und das ist so schön kuschelig. Ich glaube, so kuschelig war das nicht. Auf den Bildern sah das ganz schön unhaarig aus und mehr so mumifiziert. So Ötzi in Mammutstil. Ja, das Alte. Aber das Neue, was du dir klonst, das hat dann so schöne, weiß nicht, so Mammut. Die haben so Dreads, oder? Die haben Dreads, ja, genau. Weiß nicht, ich kenne die nur aus Ice Age. Ja. Da waren die voll süß. Aber am schnuffigsten war das Eichhörnchen. Ja, das ist immer die Nüsse sucht. Das hat einen eigenen Spin-off bekommen, oder? Das ist immer die Nüsse sucht, ja. Das ist ja wie mit diesem dieser Madagaskar-Film. Mit den. Kennt ihr den? Ja. Mhm. Und da gibt es ja auch diese Pinguine. Die so so militärisch irgendwie drauf sind und da ausbrechen. Don't give me excuses, give me results. Genau, und die haben eine eigene Zeichentrickserie. Läuft die in Deutschland? Ja, die läuft irgendwie, ich weiß es nicht wo, entweder auf Super RTL oder auf, was gibt's noch hier, Comedy Central oder irgend so ein Ding. Noch nie gesehen. Ich weiß aber nicht wann und wo, aber das ist eine von den Serien, wo ich sogar sagen würde hier, das ist was Neues und das ist relativ lustig. Weil ja, die machen halt auch immer irgendwie ihren Crazy Penguin Shit. Währenddessen diese ganzen anderen neuen Zeichentrickserien, die haben halt eher so diesen komischen Pokémon- oder Anime-Ansatz. Aber so lustige, klassische Cartoons, sowas wie, was weiß ich, Bugs Bunny oder sowas, das gibt es so heutzutage gar nicht mehr, oder? Nee, also, das war noch Bugs cooler. Bunny gibt's noch. Ja, aber sowas in der Art nur in neu. So, dass den ganzen alten Kram SpongeBob? Noch. Das ist ein Argument, aber das ist auch schon mehr für Größere, oder? Nee, also, SpongeBob ich glaub, da kann ich nicht einschätzen. Alle was draus ziehen. Ja, aber okay, bei SpongeBob ist es zumindest, das setzt früher an als die Simpsons. Weiß oder hier der Avatar. Die Serie fand ich auch sehr geil. Was? Der Avatar? Der Avatar, der Film? Nee, das gab eine Serie mit dem The Last Airbender hieß das auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch hieß. Ach, da gab es diesen schrecklichen Film, ne? Hä? Ach so. Sag sagt mir mal gar nichts. Genau, doch, da gab es einen Film, der war aber richtig. Also das war ein richtiger Film mit richtigen Schauspielern. Und es gibt die Zeichentrickserie dazu. Und die Zeichentrickserie ist wirklich schön. Also die kann ich auch nur empfehlen, wenn man gerne Zeichentrickserien guckt. Weil das sehr schön gezeichnet ist. Das ist auch so richtig lustig und der Chat und nicht, sagt, nicht das heißt der letzte Luftbändiger. Und nicht irgendwie albern oder sowas. Der letzte Luftbändiger. Naja, das weiß ich nicht. Warte, ich habe die DVD hier. Avatar. Der Herr der Elemente. Das komplette Buch 1 Wasser. Ist zumindest die erste Staffel. Ha, na gut, dann. Also Avatar heißt das? Das heißt Avatar. Der letzte Luftbändiger heißt Avatar? Also die Serie heißt Avatar und mit Untertitel Der Herr der Elemente. Ach so, okay. Er wird nur in der Serie wird er als der letzte Luftbändiger. Ich habe es halt auf Englisch geguckt, deswegen hört sich das so komisch für mich an. Last ja, aber doch, hier auf hinten drauf steht es auch Luftbändiger. Genau. Ja, in der Serie wird er mal als The Last Airbender bezeichnet. Und ja, es geht irgendwie darum, dass die alle was anderes können. Also der eine, also normalerweise können sie entweder Feuer beherrschen oder Luft oder Wasser oder die Erde. Und der Avatar, das ist so ein Obermotz, der kann halt alles. Boss. Ach, das ist mir schon wieder zu Pokémon-mäßig. Ich will so eher so Hase und Ente hauen sich auf die Fresse. Das ist so Tom und Jerry-mäßig oder sowas. Oh, meinte ich Hase ja. Gesagt hast, wo du gerade Hase gesagt hast, da kennt ihr diesen Watership Down Hasen-Film aus den 80ern oder so. Was? Hasen, so ein Spielfilm, noch handgezeichnet, Watership Down. Gegen den Fluss oder alle im Fluss oder Hasen im Fluss, keine Ahnung. Ich glaube, Watership Down Hasen hieß der. Im Fluss. Ja, keine Ahnung. Der ist super. Es fällt mir gerade wieder ein, wo du bei Hasen gewesen bist. Schmeiß ich jetzt einfach mal so als Tipp in den Raum. Für alle Zeichentrick-Nostalgiker. Ein wunderschöner Film. Ja, und sonst? Last Airbender. Gucken, alle. Ja, bitte. Ich lese mir zumindest mal den Wikipedia-Artikel durch und gucke, ob ich dann noch weiter recherchiere. Ich habe die DVD, ich kann's dir ausleihen. Ja, ich will nur erst lesen, ob ich dich überhaupt befragen werde, das haben zu wollen. Du wolltest doch gar nicht mehr lesen, surfen und so. Eben der. Ja, das mache ich auch nicht jetzt. Ach so, ich dachte, also du machst das gerade. Mein Lieblingszeichentrickfilm als Kind war ja immer Das letzte Einhorn. Oh ja. Das fand ich unheimlich und traurig und schön und When the last breath of winter. Das ist ein grandioses Lied. Da habe ich nur die Erinnerung, dass am Ende, da gab es am Ende irgendwo oder an irgendeiner traurigen Stelle am Ende oder in der Mitte so ein Käfigwagen, so ein Zirkuskäfigwagen, oder? Ja. Das Einzige, woran ich mich erinnere bei dem Film. Die haben das ja eingefangen, das Einhorn. Eieiei. Und das war so die unheimlichste Stelle, fand ich immer, weil da war diese Harpyie, die dann ausgebrochen ist und dann auch diese böse Hexe irgendwie getötet hat. Und das fand ich so unheimlich. Ja. It's the last unicorn. I'm alive. Das ist so ein schönes Lied. Ist es. Ja, ja. Taran und der Zauberkessel war auch super. Taran und der Zauberkessel. Auch ganz toll. Oder Merlin. Das fand ich auch immer sehr lustig mit der Eule, die sich immer totgelacht hat, weil dieser kleine Vogel nicht fliegen konnte. Das war das ganze, das Beste. Sie hat sich totgelacht, weil der kleine verzauberte Zauberer nicht fliegen konnte. Auch. Ich überlege gerade die ganze Zeit schon, was mir so an Zeichentrick-Spielfilmen hängen geblieben ist, aber irgendwie kommt da gerade nicht viel. So, das, wo du gerade Eulen gesagt hast. Also Zeichentrick-Spielfilme? So, ja, oder? Weil ältere letztes oder Einhorn, neue? Letztes Einhorn ist ja so Zeichentrick-Spielfilm. Ja. So, was mir jetzt, weil diese ganzen Disney-Dinger, die liefen ja so früher zu unserer Kindheit, da gab es ja noch nicht Internet und die wurden nur in Videotheken, nee, warte mal, wie waren das? Die wurden entweder nur in Kinos oder Videotheken vertrieben. Weil die liefen einfach so nicht im Fernsehen und du kamst halt nicht ran. Von daher, so letztes Einhorn gab es, den Alice im Wunderland-Film, an den kann ich mich erinnern. Was? Bambi? Wüsste ich nicht mal gesehen zu haben, weil das so ein Disney-Ding ist. Also die klassischen Disney-Dinger wüsste ich nicht, dass ich die im Fernsehen oder sowas wahrgenommen habe. Dann gab es noch so ein Halb-Halb-Film. Was waren das? Elliot und das Schmunzelmonster oder sowas? Oh ne? Ja, Elliot und das Schmunzelmonster. Ja, hieß es auch? Ja, Schmunzelmonster, genau. Das fand ich auch cool. Und dieses, genau, das mit Roger Rabbit, das habe ich auch ganz oft geguckt. Aber das war ja auch so ein mehr Spielfilm als Zeichentrickfilm. Oh, deine Verbindung kackt gerade voll ab. Tom, hört man dich noch normal? Ich weiß es nicht, ich höre euch beide jetzt nur noch dumpf. Na, dann. Ja, ich höre Tom jetzt auch nur noch dumpf. Das hat jetzt hier gerade irgendwie so klack, klack gemacht und dann machen wir doch einfach mal kurz so. Und sagen hier. Okay. Und. Jetzt höre ich dich wieder gut. Ich höre dich zumindest noch ein bisschen komisch. Ich bin wieder da. Mal gucken, das pendelt sich. Es pendelt sich wahrscheinlich wieder ein, aber es ist egal, wenn das jetzt passiert ist, weil wir eh fast durch sind. Ja, obwohl Dumbo habe ich mal irgendwie, oder war das, der hatten wir den auf Video? Das weiß ich nicht. Dumbo ist mir noch als einziger von diesen Disney-Filmen ein Begriff. Ja, und Peter Pan und sowas? Glaube ich auch nicht. Also keine bewusste Erinnerung dran. Ich weiß, dass später so diesen, da gab es mal so einen Hook-Film. Ja, aber das war real. Ja, ne? Da gab es ja nochmal als realen Film. Ja, genau. Ja, aber da gab es ja auch einen Zeichentrickfilm von. Der hieß Peter Pan, glaube ich. Es gab vor 2 Jahren oder so einen animierten Eulenfilm. Ich habe aber vergessen, die Wächter, der irgendwas hieß der, glaube ich. Der war saugut. Ich glaube, das war von dem Typen, der 300 gemacht hat. Den fand ich richtig gut. Der war irgendwie richtig oldschool. Die erste Stunde war, gegen Ende verliert er sich so ein bisschen in dem, was er alles sein will, was er nicht ist. Aber die erste Stunde war richtig oldschool auf animiert gemacht. Fand ich saustark. Kann ich auch nur empfehlen. Wäre besser, wenn du noch wüsstest, wie er hieß. Warte mal, ich suche gerade mal. Ich glaube, das war von Zack Snyder, but I'm not sure. Zack Snyder. Ich bin gleich soweit. Die Legende der Wächter. Legend of the Guardians. The Owls of Ga'Hoole. Sehr, sehr schöner Film. Dann werde ich mir den auch mal angucken. Ja, also wie gesagt, den kenne ich nämlich gar nicht. Ich finde, die erste Stunde ist wirklich wie so ein alter Zeichentrickfilm. Also richtig sofort von der Machart her, von der Story und von den Figuren. Dann am Ende wird er, weiß nicht, man hätte so sau viel draus machen können, dann wird es ein bisschen nicht so gut wie der Anfang, aber ich fand den Film, fand ich echt super schön. Von denen, die Happy Feet gemacht haben. Weiß ich gar nicht. Ne? Steht auf dem Cover drauf. Okay. Boah, ich finde immer, wenn auf dem Cover drauf steht, hier von dem, der das gemacht hat oder hier von dem, der auch da mitgespielt hat, dann ist der Film meistens voll Kacke. Nee, muss ich nicht sein. Ja, ich suche ja Filme eigentlich fast immer nur nach den Covers aus. So, ich habe da meinen großen Internet-Online-Video-Ausleihdienst. Und da gucke ich so, das könnte mir gefallen, das könnte mir gefallen und das könnte mir gefallen. Und ja, dann passt es schon. Aber ich gucke halt keine Trailer. Von daher ist so meine Erfahrung, dass ganz oft, wenn auf dem Cover draufsteht, hier von dem, der bla da und so, das ist oft Kacke. Also ich gehe oft nach den Schauspielern, die da mit dabei sind. Oder Schauspielerinnen. Also wenn zum Beispiel Bruce Willis mitspielt, dann gucke ich mir eigentlich alles an. Ja gut, klar. Das ist jetzt mal außen vor. Das ist so die erste Entscheidung. Aber irgendwann sind halt die Blockbuster weggeguckt und dann musst du gucken, was du gucken kannst. Ja, aber wenn du, ja gut. Aber wenn du dann so Filme weglässt, wo halt irgendwas draufsteht, was eh total unerheblich ist, entgeht dir ja vielleicht auch was, oder? Weiß ich nicht, ich gucke ja so viel. Wenn ich so viel guckst du ja eh nicht, genau. Na doch, das würde ich gar nicht sagen. Wenn ich mit Dexter jetzt endlich mal durch bin, dann geht es hier an der Filmfront wieder weiter. Ich hab zumindest, was guckst du denn dann als nächstes? Ich kann erzählen, was ich gestern oder vorgestern geguckt habe, weil der ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich muss nur kurz schauen, wie der heißt. Das sage ich dir gleich. Da muss ich nur kurz hier klick, klick, klick. Und nochmal klick. Der hieß Ein riskanter Plan. Der ist auch, glaube ich, relativ neu. Mal gucken, wie das Cover aussieht. Kann ich mir das angucken? Ne, das falsche Cover. Ne, aber der war gut, weil das war wieder so... Das ist von 2012. Ah, dann ist der ganz neu. Heißt auf Englisch Man on a Ledge. Ja, das spoilere ich einfach nicht zu viel, den kann man gucken. Der ist so ein bisschen wie Ocean's 11 und Phone Booth und Verhandlungssache in einem. Das mit der Telefonzelle, das war auch ein sehr geiler Film. Ja, der ist auch ähnlich. Aber der ist ja mal wieder, also finde ich jetzt mal wieder eine blöde Übersetzung von so einem Titel, wenn man den mit dem englischen Titel vergleicht. Aber das ist ja immer so, oder? Wie mach das? Stell dir mal gegenüber, bitte. Man on a Ledge, also würde ich eher so übersetzen wie Mann auf der Kante. Kante, genau, weil der, ja, das geht um so eine Kante. Ja. Oder Mann am Abgrund oder sowas. Ja, Mann am Abgrund, Mann auf der Klippe, irgendwie so. Und dann mit ein riskanter Plan übersetzt, naja. Hm. Das passt ist so aber, nichtssagend. Ja, aber irgendwie. Passt beides konkret zum Filminhalt. Ist auch beides aussagekräftig, sowohl der englische Titel als auch der deutsche. Ja, aber ich finde, also... Der Regisseur hat sich ja was irgendwie gedacht bei dem Titel. Also wenn ich mir jetzt das Cover angucke, ja genau, erstens hat der Regisseur sich was bei gedacht, ja, und wenn ich mir jetzt das Cover angucke und darunter mir diesen Titel Ein riskanter Plan vorstelle, fände ich das komplett nichtssagend und das hat überhaupt nichts mit dem Cover zu tun und irgendwie würde mich das jetzt dann gar nicht ansprechen. Dann guck ich mal, wie das Cover aussieht, warte mal. Da sieht man so ein Hochhaus, wo man runterguckt und da sieht man den Typ, wie er runterguckt. Und unten diese Menschenmasse, ne? Unten die Menschenmassen und Autos, ja. Und jetzt stell dir da mal Ein riskanter Plan drunter vor. Habe ich gerade, ich habe das deutsche Cover offen. Ja, echt? Ja. Ja, passt aber auch, weil ja, ich gucke halt aufs Bild irgendwie. Und das war so einer, der mir direkt gleich durchs Cover aufgefallen ist. Mhm. So, unten diese Besetzungsliste, die da drauf ist, mit den Bildern von den Leuten, das zeugt auch meistens schon davon, dass er irgendwie nicht so gut ist. Weil da hast du dann hier so mit dem, der schon da mitgespielt hat, in Klammern, aber ja, passte. Was hat er denn als Wertung bekommen? Auf IMDb hat er 6,7 von 10. Ja, ist ja irgendwie nicht so gut. Na, ich hätte ihm eine 7,5 gegeben. Oh, bist du auch so eine halbe Punktegeber bei IMDb? Weiß nicht, eigentlich auch. Der hätte auch 8 verdient. Der hat mich sehr gut unterhalten, wirklich. Der Legende der Wächter hat 6,9, also auch nicht viel mehr. Du stehst so auf so Filme, die 6, irgendwas haben. Nee, ich stehe auf Filme, die 4, irgendwas haben. Und irgendwas mit irgendwas. Zombie im Titel. Guck mal, was da so... Ja, was hatte denn der? Den fand ich auch gut. Der hatte 6,3. Den fand ich gut. Welchen? Ein Flypaper. Mit diesem Banküberfall autistischen Typ. Also den habe ich mir auf deine Empfehlung hin auch gekauft. Den muss ich mir noch anschauen. Ja, wir sollten Amazon Affiliate Links einstellen. Echt? Ja. Dann brauchst du mich nicht mehr zu flattern. Dann reicht es, wenn du die DVDs kaufst, um den Podcast weiter zu finanzieren. Ja, nee, ansonsten habe ich keinen Tipp mehr. Was ich als nächstes schaue, weiß ich noch nicht. Entweder, wie hieß der, Contraband oder sowas? Und wie hieß denn der andere? The Darkest Hour? Irgendwas mit Russen und Elektrizitätswerkproblemen. Hm. Der hat bestimmt so vier. Neulich The Artist geguckt. Dieser schwarz-weiß Stummfilm, der einen Oscar bekommen hat. Der war gut. Ich kann weder mit Schwarz-Weiß noch mit Stummfilm irgendwie was anfangen. Hast du schon mal einen geguckt? Ja, so, ja, habe ich. Mehr so Kurzfilme aber. Ja. Aber selbst da, also ich merke beim Kurzfilm schon, dass es kein Format ist, was ich eine ganze Filmlänge ertrage. Auch so auf Arte, sobald irgendwie da was läuft, ohne Farbe switche ich weg, ohne Ton switche ich weg. Ja gut, aber es ist ein guter Spielfilm, der ist halt in Schwarz-Weiß gemacht. Die reden nicht, haben eine extrem gute Mimik, sind extrem gute Schauspieler. Also ich finde, dem Film sollte man schon mal eine Chance geben, weil es wirklich verdammt gut gemacht. Ach, ich kam auch mit Schindlers Liste nicht klar, weil der schwarz-weiß war. Okay, ja gut, dann solltest du ihn wahrscheinlich nicht anschauen. Kann man nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob er zu Recht einen Oscar bekommen hat. Ich habe jetzt irgendwie so die Descendants und die ganze direkte Konkurrenz noch nicht gesehen, aber der war schon extrem gut gemacht. Der Hauptdarsteller ist extrem gut. Ja, man kann sich jetzt noch Titanic 3D anschauen. Da habe ich einen super Trailer gesehen vorhin. Fallen da die Leute, wenn das Schiff so hinten hochgeht, bei dir ins Wohnzimmer rein? Genau, aus der Kinoleinwand. Da wird es auch ständig nass und dir knallt der Eisberg an den Kopf und so. Aber da musst du diesen Trailer anschauen. Da musst du mal suchen nach, ich glaube, Titanic Super 3D Trailer. Und da passiert das halt genau das. Da sitzen die Typen im Kino und kriegen halt ständig Sachen ins Gesicht. Und sagen sie noch irgendwie mitproduziert, neu überarbeitet von irgendwelche Regisseure, die halt so ganz bestimmte Trademarks in Filmen haben, und dann haben sie das da rein retuschiert, irgendwie so ein Kraken, der die Titanic runterzieht. Dann haben sie außerdem mitproduziert von Michael Bay, der Typ der Transformers und diese ganzen stumpfen Blockbuster-Actionfilme macht. Dann zerbricht die Titanic und explodiert das halbe Schiff. Dann explodiert wieder was vorne, explodiert was hinten, explodiert irgendwas. Dann fällt so eine Kaffeetasse auf den Boden und explodiert. Wie heißt das Mensch. Ding? Ich glaube Titanic Super 3D oder sowas. Und dann fällt ein Mensch ins Wasser und explodiert in einer riesigen Explosion. So voll übertrieben alles. So witzig. Ich glaube, es war Titanic Super 3D. Aber das ist nur eine Verarschung, den gibt es nicht wirklich. Nein. Schade, den würde ich mir gerne heute Abend noch angucken. Super. Das ist super 3D, ich muss gerade mal. Ja, genau. Titanic Super 3D. Das ist super. 10,9 Millionen Hits. Seit 7 Tagen, krass. Ja. Dann sieht es zumindest bei mir düster aus. Inwiefern? So eine Empfehlung. Licht aus. So eine Empfehlung. The Darkest Hour bei dir zu Hause. Ach so. Ja. Nee, ich weiß auch nichts mehr. Ich habe noch X-Men 3 gesehen, aber den haben wahrscheinlich alle schon gesehen. Den fand ich sehr gut. X-Men 4, Entschuldigung. Also den neuesten. Der war echt gut. Und Planet der Affen. Den neuen. Nochmal? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Oder habe ich das denn erzählt schon letzte Woche, oder? Nö. Nee, ich hatte den noch nicht gesehen. Ah. Und nachdem ich den so hoch gelobt habe? Genau, da habe ich ihn auch mal angeschaut. Der war gut, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, aber der war gut. Ich glaube, ich hatte zu hohe Erwartungen, weil du hast ihn ja so in den höchsten Tönen gelobt. Ja, aber das ist ja generell, der alte Planet der Affen ist ja auf meiner Top-10-Liste relativ sehr weit oben. Ja gut, dann ja. Machen wir einfach Schluss, ne? Ja. Ja. Wer uns lieb hat, der kann uns nächste Woche wieder zuhören. Wenn es nicht lieb hat, der sagt uns bitte warum. Und flattert. Genau. Trotzdem. Oder hat schon abgeschaltet. Dann Leck mich doch. Ja, schöne Woche. Tschüss. Haut rein. Jo, tschüss.